kommt mein Freund, gewiss red mich mit mir meint, red mich mit mir meint. Ist die falsche Welt, mein Freund, so bleibt doch Gott, mein Freund. Stoßen bin, immer in dir, wer ist deine Fischstuhl?